Der Mechanismus, der sich hinter der Fructoseintoleranz verbirgt, ist nochmal anders als bei Gluten oder Laktose. Fructose ist schon ein einzelnes Zuckermolekül und muss überhaupt nicht mehr gespalten, sondern nur noch über die Darmwand transportiert werden. Menschen mit einer angeborenen Unverträglichkeit haben wenige Transportkanäle in der Darmwand. Wenn sie eine kleine Menge Fruchtzucker zu sich nehmen, zum Beispiel eine Birne, sind die Transportkanäle überlastet und der Birnenzucker wandert, wie bei der Laktoseintoleranz, zur Darmflora im Dickdarm. Tritt die Intoleranz erst später im Leben auf, ist die Sache nicht so klar, denn auch Menschen ohne Beschwerden schicken einen Teil der Fructose unverdaut zum Dickdarm, vor allem wenn es sehr viel ist. Es kann zum Beispiel sein, dass die Darmflora ungeschickt zusammengesetzt ist. Wer dann eine Birne isst, schickt die übrig gebliebene Fructose zu einer Darmbakterienmannschaft, die damit besonders unangenehme Beschwerden verursacht. Das wird natürlich immer heftiger, je mehr Ketchup, Eintopf aus der Dose oder Fruchtjoghurt man zuvor schon zu sich genommen hat. So eine Fructoseintoleranz kann sich auch auf unser Gemüt niederschlagen. Zucker hilft nämlich auch vielen anderen Nährstoffen dabei, ins Blut aufgenommen zu werden. Die Aminosäure Tryptophan etwa klammert sich bei der Verdauung gerne an Fructose. Wenn wir aber so viel Fructose im Bauch haben, dass ein großer Teil gar nicht aufgenommen werden kann, verlieren wir so auch das Tryptophan. Tryptophan wiederum brauchen wir, um Serotonin zu bauen. Das ist ein Signalstoff, der als Glückshormon bekannt wurde, weil ein Mangel an Serotonin zu Depressionen führen kann. Eine über lange Zeit unentdeckte Fructoseintoleranz kann also durchaus depressive Verstimmungen verursachen. Diese Erkenntnis hat erst seit sehr kurzer Zeit Einzug in ärztliche Praxen genommen. Ob auch eine Ernährung mit viel zu viel Fructose auf die Stimmung drückt, ist eine Frage, die sich daraus erst ergibt. Ab 50 Gramm Fructose pro Tag, das wären 5 Birnen, 8 Bananen oder auch etwa 6 Äpfel, sind bei mehr als der Hälfte vieler Menschen die natürlichen Transporter überlastet. Isst man mehr, kann das gesundheitliche Folgen haben, wie Durchfall, Bauchweh, Blähungen und über längere Zeit auch depressive Verstimmungen. In den USA liegt der durchschnittliche Fructosekonsum heute schon bei 80 Gramm. Unsere Eltern kamen mit Honig im Tee, wenigen Fertigprodukten und einem normalen Obstverzehr noch auf 16 bis 24 Gramm pro Tag. Serotonin sorgt nicht nur für gute Laune, sondern ist auch für ein zufriedenes Sattheitsgefühl verantwortlich. Hungerattacken und dauerndes Naschen können ein Nebeneffekt von Fructoseintoleranz sein, wenn zusätzlich noch andere Beschwerden wie Bauchweh auftreten. Ein interessanter Hinweis ist das auch für alle diätbewussten Salatesser. In sehr vielen Dressings aus dem Supermarkt oder Schnellrestaurants ist mittlerweile Fructose-Glucose-Sirup enthalten. In Studien konnte nachgewiesen werden, dass dieser Sirup auch bei Menschen ohne Fructoseintoleranz bestimmte Signalstoffe für Sattheit unterdrückt. Ein Salat mit gleich vielen Kalorien und einem selbstgemachten Essigöl oder Joghurtdressing hält länger satt. Ein modernes Umdenken könnte nötig sein, was die Verwendung von Weizen, Milch und Fructose anbelangt. Es ist gut, solche Nahrungsmittel auf unserem Ernährungsplan zu haben, weil sie wertvolle Stoffe enthalten. Aber vielleicht sollten wir die Mengen überdenken, die wir davon zu uns nehmen. Während unsere Urahnen, die Jäger und Sammler, jedes Jahr bis zu 500 verschiedene einheimische Wurzeln, Kräuter und Pflanzen aßen, kommt unser Essen heute größtenteils von 17 Nutzpflanzen. Es ist nicht merkwürdig, wenn unser Darm mit einer solchen Umstellung seine Schwierigkeiten hat. Auch Antibiotikabehandlung großer Stress oder Magen-Darm-Infekte sind neben einem generellen zu viel ein paar typische Auslöser dafür, dass man eine Zeit lang empfindlich auf bestimmte Lebensmittel reagiert. Sobald aber wieder gesunde Ruhe eingekehrt ist, kann sich auch ein sensibler Darm wieder einrenken.